Die Besprechung ist heute ein bisschen anders als sonst. Keiler, der alte Diktator, ist natürlich wie immer unzufrieden. Nichts passt ihm. Alle müssten mehr arbeiten, mehr Identifikation mit der Firma und so weiter. Immer das Gleiche. Dann erklärt er die Strategie für die nächsten Wochen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Auch nichts Neues. Röpke ist nicht einverstanden, aber er sagt nichts. Wie immer. Aber Frau Mahlsen sagt etwas. Sie findet die Methoden altmodisch und ineffizient. Sie kritisiert den Chef. Sie widerspricht ihm. Nicht schlecht, die Neue, findet Röpke. Ganz schön frech. Und wie der Keiler schaut, das hat er nicht erwartet. So macht die Besprechung richtig Spaß. Und wie praktisch, denkt Röpke, er selbst muss kein Wort sagen. Er ist immer noch verdammt müde. Na, wie war dein Match, Liebling? Ganz nett, sagt er und lässt sich wieder in den Liegestuhl fallen. Aber der Keiler ist kein Gegner für mich. So eine Flasche. Ich habe ihn fertig gemacht. Bravo. Möchtest du noch was trinken? Du musst noch was trinken. Nochmal so einen Tropic-Vitamin-Mix? Warum nicht? Und einen Kaffee, bitte. Also tschüss dann, brummt Herr Röpke nach der Besprechung und will noch schnell zum Kaffeeautomaten. Ich möchte Sie nicht nerven, sagt Frau Mahlsen. Aber ich hätte noch so viele Fragen. Zum Büro, zu den Computern. Haben Sie vielleicht heute Mittag noch mal ein paar Minuten? Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Herr Röpke zögert. Ich weiß nicht, da ist eigentlich kaum Zeit, da bin ich in der Kantine. Aber vielleicht könnten wir da zusammen essen. Nun, ich meine, um eins? Ist das okay für Sie? Also, bis nachher. Röpke will noch etwas sagen, aber sie ist schon weg. Seufzend geht er in sein Büro, nimmt einen Schluck Kaffee und sieht aus dem Fenster. Dieser Blick. Herr Röpke nimmt nochmal einen Schluck Kaffee und lehnt sich zurück. Das blaue Meer, der blaue Himmel, der endlose Strand, der weite Horizont. Sein Blick wandert weiter über die weiße Terrasse zum hellblauen Swimmingpool. Eine Frau schwimmt gerade, sportlich, schnell. Aber sie ist ganz blass. Moment mal. Ist das Frau Mahlsen? Was macht die denn hier? Herr Röpke reibt sich die Augen. Nein, die Frau sieht ihr ähnlich, aber sie ist es nicht. Das wäre ja noch schöner. Seine Frau schiebt sich die Sonnenbrille in die Haare. Ach, Schatz, ich freue mich schon so aufs Mittagessen. Heute ist Neptuntag. Meeresfrüchte bis zum Abwinken. Muscheln, Krabben, Tintenfische. So viel du willst. Ist das nicht herrlich? Ach ja, murmelt Herr Röpke. Ist heute nicht dieser O Sole Mio-Tag mit den Nudeln? Nein, Schatz, der kommt übermorgen. Ach ja, stimmt. Fisch ist natürlich auch klasse. Das finde ich auch und es passt auch besser zu meinem Yoga. Wann sollen wir essen? So um eins? Prima, Schatz. Ausgezeichnet.